Trient zur wissenschaftlichen Lebensarbeit Hubert Jedins geworden. Vom Jahre 1926 an bis in seine letzten Lebensjahre reichen die Publikationen, die der unermüdliche Forscher dem Konzil gewidmet hat. Die bedeutendste davon ist ja die vierbändige Gesamtdarstellung der Geschichte des Konzils. Dabei spielt in mancher Hinsicht die dritte Periode des Konzils eine besondere Rolle. Nicht nur, weil Jedim den Arbeiten und Ergebnissen dieses Konzilsabschnittes eine große Bedeutung beimisst. In seinem Werk Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils sagt er: Was das Konzil von Trient für das kirchliche Leben von drei Jahrhunderten war, ist es durch die Reformdekrete seiner letzten Tagungsperiode geworden. Jedin hat auch durch bedeutende Quellenfunde und Quellenpublikationen wesentlich zur Erhellung dieser Tagungsperiode beigetragen. Der Referent ist gerade im Hinblick auf diese dritte Periode des Konzils von Trient mit dem Werk Jedins besonders verbunden. Ich habe vor einigen Jahren die Edition von Band 13.2 des Concilium Tridentinum, also die Fortsetzung der Publikation der Traktate des letzten Konzilsabschnittes, aus den Händen Hubert Jedins übernommen. In diesem kurzen Referat sollen im ersten Abschnitt die Verdienste Jedins um die Erhellung der Quellen zur genannten Konzilsperiode zur Sprache kommen. In einem zweiten Abschnitt seien einige Bemerkungen über die Bedeutung der Darstellung dieser Periode durch den verstorbenen Forscher gemacht. In Anlehnung an das Wort des Terentianus Maurus, Habentia fata libelli, überschrieb Jedin eine Untersuchung aus dem Jahre 1956, Fata libellorum im Quellenbestand des Konzils von Trient. In der Tat, es sind wechselvolle Geschicke, die die Quellen dieses Konzils erleben mussten, nicht nur wegen der oft unberechenbaren Wege des Zufalls in der Überlieferung historischer Dokumente, sondern zuweilen auch wegen menschlicher Missverständnisse und Unzulänglichkeiten. Erstens der Gidi-Nachlass. Sebastian Mergle, der Altmeister der Edition des Concilium Tridentinum, entdeckte bei seinen Arbeiten in der Vatikanischen Bibliothek einen Kodex der Bibliotheca Barberini, in dem er die Kopie eines fragmentarischen, anonymen Konzilsdiariums fand, das er als das Werk des Bischofs von Penne und Atri und langjährigen Sekretärs Cosimos I. von Florenz, Giacomo Gidi, identifizierte. Mergle, dem Jedin nach eigenem Bekunden viel Anregungen verdankte, animierte den jungen Kirchenhistoriker, Nachforschungen über das Original oder wenigstens eine bessere Abschrift anzustellen. Jedin fand heraus, dass sich im Familienarchiv der Grafen Gidi in Volterra noch konziliarer Nachlass des Bischofs Gidi befinde. Nach großen Schwierigkeiten gelang es ihm im Dezember 1929, dank der Fürsprache des Kardinals Vincenzo Vanutelli, des damaligen Protektors des Camposanto und des Diözesanbischofs, wenigstens die Erlaubnis zur Einsichtnahme der Materialien zu erhalten. Die unter Zeitdruck und schwierigen Umständen erfolgte Durchsicht brachte nicht nur die Entdeckung des vollständigen Autographenoriginals des in der Barberini-Handschrift gefundenen Diariums, sondern auch eines zweiten Konzilstagebuchs des Bischofs und zahlreiche andere Dokumente zum Ablauf des Trienter Konzils, die bisher teils bekannt, teils aber auch unbekannt waren. Der Konzilsnachlass Gidis umfasst die Zeit vom Dezember 1562 bis zum Ende des Konzils. Das Ergebnis seiner Untersuchung legte Jedin in Band 37 der römischen Quartalschrift vor. Trotz intensiver Bemühungen war es nicht gelungen, von der Familie der Grafen Gidi die Erlaubnis zu bekommen, die Diarien im Rahmen des Concilium Tridentinum zu veröffentlichen. Aber Jedin behielt die Quellen von Volterra im Auge. Und nach langem Hin und Her und dank seiner Initiative und seinen Beziehungen ist es schließlich doch gelungen, in den letzten Jahren diese Konzilsmaterialien der Forschung und der Publikation zugänglich zu machen. Und nun ist der Weg frei, dass diese Diarien in dem noch ausstehenden Band 3.2 des Concilium Tridentinum ediert werden können. Zweitens die Berichte des Sebastiano Gualterio. Ein zweiter wichtiger Quellenfund gelang Jedin als er um die Mitte der 30er Jahre die verschollenen Berichte des Bischofs von Viterbo, Sebastiano Gualtierio, an den Kardinal Borromeo im Archiv der Gregorianischen Universität in Rom entdeckte. Zwar wusste man um die Existenz dieses Briefkorpus, aber sein Schicksal war unbekannt. Jedin gab nach seiner Entdeckung einen ersten Forschungsbericht in der römischen Quartalschrift. Den ursprünglichen Plan, die Ergebnisse der neu erschlossenen Quellen in einem Aufsatz vorzulegen, gab er auf und publizierte die Berichte im vollen Wortlaut zusammen mit einer Geschichte der Überlieferung der Quellendokumente und einer Darstellung der Konzilskrise der Jahre 1562 auf 63 und ihre Lösung im Lichte der neuen Quellen in dem Buch Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils, Würzburg 1941. Bekanntlich sind die Korrespondenzen für die Erhellung der Geschichte gerade der dritten Trienter Periode von besonderer Wichtigkeit. Neben der amtlichen Legatenkorrespondenz haben wir eine Fülle von Privatbriefen. Aus ihnen hebt sich eine Kategorie heraus, die man als halbamtlich bezeichnen könnte. Es handelt sich dabei um Berichte gewisser Vertrauensleute, die der Kurie neben den Legaten und unabhängig von deren Berichterstattung ein Bild der Konzilsereignisse vermitteln sollten. Als der Kardinal von Lothringen dies mit den Vertretern des französischen Episkopates Anfang November 1562 auf dem Konzil von Trient erschien, wurde die Kurie von tiefer Sorge erfüllt. Der Kardinal galt in vielfacher Hinsicht als verdächtig. In dieser Not sandte man Gualtierio, der sich früher als Nuntius in Frankreich bestens bewährt hatte, nach Trient. Er sollte Beziehungen zu dem französischen Kardinal anknüpfen, dessen Pläne erforschen und ein besseres Verhältnis der französischen Gruppe zur Kurie herbeizuführen suchen. Man bedachte ihn also in Rom mit der Stellung eines päpstlichen Vertrauensmannes für die französische Konzilspolitik. 5 Monate vom November 1562 bis Juli 1563, mit einigen Unterbrechungen, weilte der Sondergesandte in Trient. In diese Zeit verfällt die schwerste Krise, die das Trienter Konzil durchgemacht hat. Als Gualtierio im Juli 1563 die Konzilsstadt verließ, war die Krise gebannt, Kardinal Gies für die Politik der Kurie gewonnen. Die Berichte Gualtierios, die Jedin edierte, erlauben uns die hochbedeutsame Wendung in der Politik des französischen Kardinals bis in die Einzelheiten hinein zu verfolgen. Drittens die Edition der Traktate des Concilium Tridentinum der Görresgesellschaft. Nachdem die groß angelegte Edition der Quellen zur Geschichte des Trienter Konzils durch die Görresgesellschaft kurz vor der Jahrhundertwende angelaufen war, konnte im Jahre 1904 Vinzenz Schweitzer, ein Schüler von Sebastian Merkle, für die Publikation der Konzilstraktate gewonnen werden. 1930 konnte der erste Band von Schweitzers Traktaten erscheinen. Er umfasste die Materialien aus der Zeit der Vorbereitung des Konzils und der ersten Tagungsperiode bis zur Translation nach Bologna. Aber Schweitzer wurde durch ein starkes Augenleiden immer mehr behindert. Daher zeigten sich schon im 12. Band gewisse Unzulänglichkeiten. Schweitzer starb Ende 1931. Die Fortsetzung seiner Arbeit übernahm nun Hubert Jedin. Es galt, die Bearbeitung des 2. Traktatenbandes zu Ende zu führen und für den Druck vorzubereiten. Aber Jedin sah bald, dass dieses Unternehmen mehr Zeit und Kraft beanspruchte als ursprünglich angenommen. An den Reformfragen aus der Zeit von 1551 bis 1560, so berichtete Jedin damals über seine Tätigkeit, sei so gut wie noch nichts gearbeitet. Ich musste ab Ovo anfangen, schrieb er, habe aber, wie ich wohl sagen darf, in angestrengter Arbeit nun im Wesentlichen Klarheit geschaffen und hoffe an die Durcharbeitung der eigentlichen Konzilstraktate für die letzte Konzilsperiode gehen zu können. Die Arbeit verrichtete Jedin teils in Rom, teils in Breslau. Nach seiner zwangsweisen Entfernung von der Breslauer Universität durch die Machthaber des Dritten Reiches im Jahre 1933 konnte er sich das widrige Schicksal positiv nutzend von 1933 bis 1936 im Campo Santo in Rom ganz der Edition des Concilium Tridentinum 13 widmen. Um einen baldigen Abschluss des Bandes zu ermöglichen, entschloss man sich, den Band 13 zu teilen. So konnte der Band 13.1 im Frühjahr 1938 erscheinen. Er umfasst die Traktate von der Zeit der Verlegung des Konzils nach Bologna bis zur 22. Sitzung in der dritten Periode am 17. September 1562. Der Referent kann ermessen, wie viel Zeit und Mühe Jedin auf die Bearbeitung der Texte verwenden musste, denn ich selber habe noch zahlreiche hinterlassene Materialien Schweizers, denn diese Vorarbeiten Schweizers waren oftmals höchst unzulänglich, sowohl was den Text als auch was die Identifizierung von Zitationen betrifft. Jedin unternahm Archiv- und Bibliotheksreisen, um seine Quellengrundlage zu erweitern. Er arbeitete nicht nur die römischen Bestände nochmals durch, er prüfte auch die Tridentina im Bayerischen Staatsarchiv in München und im Österreichischen Staatsarchiv in Wien nochmals durch. Zuweilen ergaben sich bessere Textzeugen als Grundlage für die Edition, als sie Schweizer vorgesehen hatte. Nach Erscheinen von Band 13.1 setzte Jedin die Bearbeitung der Materialien zu Band 13.2 nicht mehr fort. Er wandte sich, vor allem bedingt durch seine erzwungene Lage, anderen Arbeiten zu, vor allem der geplanten Darstellung der Geschichte des Trienter Konzils. Im Jahre 1973, als ich das Material für Band 13.2 übernahm, schrieb mir Jedin, er habe seinerzeit in den 30er Jahren noch begonnen, die französischen Reformpetitionen zu bearbeiten, im Unterschied zu dem späteren Material, an dem er nichts mehr getan habe. Allerdings hatte er, entgegen dieser seiner Darstellung, bei seiner Durchsicht des Wiener Staatsarchivs noch eine Reihe von ergänzenden Quellenstücken, vor allem zu dem Komplex der Reformverhandlungen zwischen Kaiser Ferdinand und der Kurie 1562 auf 63 gesammelt. Dass er die Edition des Concilium Tridentinum nicht selbst vollenden konnte, hat ihn bis zum Ende seines Lebens bedrückt. Er hat mir immer wieder davon gesprochen und geschrieben. Noch an seinem 79. Geburtstag schrieb er mir, als er sich für meine Glückwünsche bedankte, wenn man an seinem 79. Geburtstage, also am Beginn des 80. Lebensjahres, zurückdenkt, fallen einem weniger die geschriebenen als die ungeschrieben gebliebenen Werke ein. Unter ihnen an erster Stelle der zweite Traktatenband, den ich auf Sie abgewälzt habe, ohne die noch zu 2.1 gehörige Einleitung geschrieben zu haben. Soweit das Zitat. Ein, wie ich glaube, für einen Forscher vom Rang Jedins ehrendes Zeugnis, dass die ganze Lauterkeit und ich möchte fast sagen, die demütige Sachbezogenheit seiner wissenschaftlichen Ausrichtung zeigt. Dies in aller Kürze zu den drei hauptsächlichsten Schwerpunkten in der Erhellung neuer Quellen zur dritten Konzilsperiode durch den verstorbenen Forscher. Und nun noch ganz kurz ein paar Bemerkungen über die darstellenden Arbeiten Jedins zur dritten Periode des Konzils. Es ist natürlich unmöglich, im Rahmen dieses Kurzreferates auch nur annähernd die Arbeiten Jedins zum dritten Abschnitt des Konzils zu würdigen. Daher eben nur ein paar sporadische Bemerkungen. Es wurde bereits erwähnt, dass Jedin die Berichte Gualterius nicht nur ediert, sondern in seinem Buch Krisis und Wendepunkt des Trienter Konzils auch eine ausführliche Darstellung der Konzilsereignisse auf der Grundlage der neuen Quellen unternommen hat. Die Reformbemühungen, die ja den Großteil des Konzilsgeschehens in der dritten Periode ausmachen, sind in besonderer Weise in die Auseinandersetzungen der großen Politik hineinverflochten. Es gehört zu den Charakteristika Jedins, bei seinen Darstellungen dieses Konzilsabschnittes, dass er die politischen Ereignisse um das Konzilsgeschehen voll zu erhellen suchte, ganz ernst genommen und ohne Scheuklappen gewürdigt hat. Er hat sich nicht in einseitiger Weise auf eine Position des Kirchenhistorikers und Theologen nur zurückgezogen. Zugleich aber kommt bei diesem völlig unbefangenen, sachbezogenen Umgang mit der politischen Geschichte die Haltung Jedins als Kirchenhistoriker, als Theologe zum Ausdruck. In seinem Vorwort Zu Krisis und Wendepunkt schreibt er von den Gualterio-Briefen, zitiere wörtlich, auch sie leuchten in der Tat tief in die entscheidenden Vorgänge der letzten Konzilstagung hinein. Sie enthüllen vieles Menschliche, auch allzu Menschliches, das der Geschichte des Trienter Konzils anhaftet. Aber auch sie bilden ebenso wenig wie die früher veröffentlichten Korrespondenzen eine Instanz gegen die Wirksamkeit des Hagion Pneuma in der großen Kirchenversammlung. Im Gegenteil, wenn der historische Theologe die verschlungenen Fäden der Diplomatie zu entwirren versucht, die in einem derart weltgeschichtlichen Vorgang zusammenlaufen, so gelangt er doch schließlich immer wieder auf einen Punkt, wo er bewundernd den Goldgrund der Kirchengeschichte, die göttliche Leitung der Kirche Christi durchschimmern sieht, die über menschliche Unzulänglichkeiten hinweg unfeilbar ihre Zwecke erreicht. Dem Kampf der Kurie mit der Konzilsopposition war auf beiden Seiten viel Menschliches beigemischt. Auf beiden Seiten gab es aber auch aufrichtigen und ehrlichen Willen zum Guten und Besseren. Dass das Aufeinanderprallen der Gegensätze nicht zur Sprengung des Konzils führte, das allein wäre schon Beweis genug für die innere, auf übernatürlichen Grundlagen beruhende Festigkeit und Lebenskraft des kirchlichen Organismus. Hier kommen, soweit das Zitat, hier kommen entscheidende Auffassungen Jedins über Sinn und Methode der Kirchengeschichte zum Ausdruck. Das Buch Krisis und Wendepunkt hatte Jedin Sebastian Merkle gewidmet. Am 10. November 1941 bedankte sich Merkle in einem Brief mit überschwänglichen Worten. Hubert Jedin hat vor einigen Jahren alle seine Briefe von Sebastian Merkle an ihn mir übergeben, weil er sagte, ich als der Inhaber des Lehrstuhls von Sebastian Merkle, das seien die Dinge besser aufgehoben als sonst wo. Und er hat sie daher, wie er vor einigen Jahren schon seinen Nachlass gesichtet hat, mir übergeben. Deshalb kann ich diese Briefe auswerten. Merkle schreibt nun, Jedin, du hast in deinen jungen Jahren schon mehr zur Geschichte des Konzils geleistet als ich in einem langen Leben. Und nun zu der Arbeit Jedins, also zu dem Buch Krisis und Wendepunkt, schrieb ihm Merkle in dem gleichen Brief. Dem Buche selbst solle ich meine uneingeschränkte Bewunderung. Die rückhaltlose Schilderung des Menschlichen und allzu Menschlichen an den Persönlichkeiten, die auf der Bühne erscheinen, neben der Betonung des über all dem waltenden und ordnenden providentiellen Faktors, muss auch dem anders orientierten Historiker Achtung abnötigen. Die klugen Drahtzieher erreichten doch nicht ihre egoistischen Ziele, so wenig wie auf dem Vatikanum. Es ist hocherfreulich und bringt eine Menge von Vorwürfen gegen die katholische Geschichtsauffassung zum Schweigen, wenn du dich, die mit Recht als ultramontan verrufene afterapologetische Methode, wie sie Eses und teilweise auch Pastor praktizieren, indem sie auch die politische Haltung eines Papstes meinten, verteidigen zu müssen, dass du diese törichte, vielbelachte, dabei ganz unkatholische Schönfärberei nicht mitmachst, sondern auch die Schattenseiten zum Beispiel eines Pius des Vierten hervorhebst, eines Clemens des Siebten im Vorbeigehen andeutest. Dabei hat der katholische Theologe den Vorteil vor dem akatholischen Laienhistoriker, dass er auch die religiösen Faktoren, für welche dieser kein Auge hat, erkennt und zu würdigen weiß, zum Beispiel bei Lothringen. So hast du dich durch all deine Arbeiten und insbesondere durch diese neueste als den berufenen Geschichtsschreiber des Tridentinums legitimiert. Also das im Jahre 1941, bevor Jedin ja richtig anfangen konnte, sich der Darstellung zu widmen. Diese Offenheit, diese Bereitschaft, die ganze Vielfalt der geschichtlichen Entwicklung und all die verschiedenen Einflüsse zu berücksichtigen, zeigt sich auch im vierten Band der Geschichte des Konzils. Die große Reformvorlage im Kraftfeld der Politik, so ist dort das sechste Kapitel des siebten Buches überschrieben. Ein Rezensent dieses vierten Bandes, der Tübinger Historiker Ernst Walter Zeden, umschreibt die diesbezüglichen Verdienste Jedins folgendermaßen. Nachdem er die politische Konstellation und ihre Veränderungen der 40er, von den 40er zu den 60er Jahren aufgerissen hat, sagt er, ich zitiere, All dies ist bekannt, welcher Gestalt sich aber die neue Sachlage und bis zu einem gewissen, nicht geringen Grade auch die Individualitäten der neuen Regierungspersonen auf das Zustandekommen, den Ablauf und Abschluss der letzten Konzilsphase auswirkten, das hat nicht nur in großen Zügen, sondern bis in die Konkretionen der Details hinein erst Jedin sichtbar gemacht. Das Buch liest sich streckenweise wie eine Geschichte der internationalen Politik aus dem Blickwinkel des Konzils. Jedin hat sich jedoch in keiner Weise nur auf eine äußere politische Geschichte des Konzils beschränkt. Gerade auch der theologiegeschichtlichen Seite des Konzils galt sein besonderes Interesse. Dabei suchte er die großen Linien herauszuarbeiten und die einzelnen Diskussionen, Beiträge und Beschlüsse in die großen geschichtlichen Entwicklungen einzuordnen. Von der dritten Periode war es das Ringen um die ekklesiologischen Fragen, denen er sich immer wieder zuwandte. In zahlreichen Einzeluntersuchungen, die ich jetzt der Kürze halber nicht aufzählen will, sowie vor allem in Band 4 seiner Geschichte des Konzils, ist er den Diskussionen der Synode um die Gewaltenfrage in der Kirche nachgegangen. Diskussionen, die ja bekanntlich in Trient aus mancherlei Gründen zu keinem Ergebnis führten. Umso lebhafter war sein Interesse, und ich selber konnte das in jenen Jahren Camposanto-Kolleg in Rom miterleben, als Jedin als aktiver Berater des Zweiten Vatikanischen Konzils das lange und spannungsvolle Ringen um die ausführlichen Debatten um das Verhältnis von päpstlicher Gewalt und lokalen Kirchen gleichsam in Fortführung der Trienter Diskussionen mitverfolgen und mitgestalten konnte. Ein weiterer Themenkreis aus der dritten Konzilsperiode, um den Jedins Forschungen immer wieder kreisten, war die Reform der Kirche. Wir haben ja heute Morgen ausführlich davon gesprochen. Gerade der Reform hat er ja, wie bereits erwähnt, die entscheidende Wirkung des Konzils auf die Länge der Zeit zugeschrieben. Kirchengeschichtliche Darstellung, wie übrigens in gleicher Weise Darstellung der sogenannten Profangeschichte, ist ja nicht nur Aneinanderreihung von Fakten, sondern ist immer auch Wertung, Gewichtung, Einordnung. Das heißt, sie setzt eine Konzeption, ein Leitbild des darzustellenden Gegenstandes voraus. Einem derartigen Leitbild kommt natürlich besondere Bedeutung zu in Fragen der Ekklesiologie oder bei Problemen kirchlicher Reform. In der Behandlung dieser Fragen erweist sich Jedin weder als kurialer Hofgeschichtsschreiber noch als modischer Kritiker um jeden Preis. Seinem Leitbild liegt die Überzeugung zugrunde, dass die Kirche trotz aller menschlichen Unzulänglichkeiten und trotz aller Fehlentwicklungen doch in ihrer Gesamtgeschichte unter dem Wirken des Geistes Gottes steht, dass eine Selbstidentität der Kirche durch ihre Entwicklung hindurchgeht. Auch bei seinen darstellenden Arbeiten zur Geschichte des Konzils gilt, dass Jedin von einer sachgebundenen Bescheidenheit in der Beurteilung seiner Leistungen erfüllt war. Er sprach wiederholt, und er schrieb es auch, von der Bruchstückhaftigkeit etwa des letzten Bandes der Geschichte des Konzils. Er war nicht von dem Bewusstsein erfüllt, dass er das letzte Wort in all diesen Dingen gesprochen habe. Er wusste, dass die Forschung immer weitergeht und neue Erkenntnisse hinzukommen. Das aber ist, wie ich meine, echte wissenschaftliche Größe.